with Cloud Nine. Live aus Göttingen. Yeah! Happy New Year. Das dauert noch ein bisschen. Are you ready for Resistance Day? H3 Club Night. Are you ready?